Siebentes Kapitel. Wenn ich so meine Gedanken habe, Bruder Tobi, über den Menschen und diese Seite an ihm beschaue, die sein Leben so manchen Mühseligkeiten bloßstellt, wenn ich so bedenke, wie oft wir das Jammerbrot essen und dass wir dazu geboren sind, wie zu unserem Erbschaftsteile. Ich war zu nichts geboren, sagte mein Onkel Tobi, meinen Vater in die Rede fallend, als zu meiner Monatsgage. Sieh da, sagte mein Vater, hat dir mein Onkel nicht jährlich 120 Pistolen vermacht? Ja, wie hätte ich's denn sonst machen sollen, erwiderte mein Onkel Tobi. Das ist eine andere Frage, sagte mein Vater ein wenig eigensinnig. Aber ich sage, Tobi, wenn man so die Liste von kläglichen Items durchläuft, womit das Herz des Menschen beschwert ist, dann muss man sich wundern, durch was für heimliche Zuflüsse das Gemüt im Stand gesetzt wird, es auszuhalten. Durch Hilfe des allmächtigen Gottes, rief mein Onkel Tobi mit gen Himmel gerichteten Augen, geschieht das nicht durch unsere eigene Kraft, Bruder Walter. Eine Wache in einem Schilderhäuschen könnte ebenso leicht gegen ein Detachement von 50 Mann Fuß halten wollen. Die Gnade und der Beistand des allerliebreichsten Wesens hält uns aufrecht. Das heißt, den Knoten zerhauen, sagte mein Vater, und nicht auflösen. Aber erlaube mir, Bruder, dass ich dich ein wenig tiefer ins Geheimnis führe. Gern, gern, erwiderte mein Onkel Tobi. Mein Vater änderte alsbald die Stellung, worin er war, in die Stellung, worin Raphael den Sokrates so vortrefflich vorgestellt hat, in welcher Stellung, wie euer Kennerschaft wissen, sogar die eigentümliche Lehrart des Sokrates ausgedrückt liegt, denn er hält den Zeigefinger seiner linken Hand zwischen dem Zeigefinger und Daumen seiner rechten und scheint zu sagen, das räumst du mir ein und das frag ich nicht einmal, was natürlich von selbst folgt. So stand mein Vater.